Someone in Sonobus. I forgot. Hey, Kata. Thank you. Just get yourself high. Ich bin ein Hallebedeutscher. Meine Mutti ist ein bisschen Deutsch. Ja, sicher. Ich kann ein bisschen Deutsch reden, ja?